Ich will mit dir schon nachfliegen, einfach in den roten Sand liegen. Da gibt's von Monde und Sterne, für uns Nähe aus der Ferne, das muss doch keiner mitkriegen. Wir könnten auf Wiedersehen auf grüne Wälder blaue sehen. Den ganzen Tag die Sterne zählen und über dunkle Wolken schweben. Wir könnten dort viel höher springen, wir könnten dort viel lauter singen, als unten hier auf Erden. Mein Raum schon steht für Aufbereitung, wir verschwenden keine Zeit. Ich will mit dir zum Mars fliegen, einfach in dem roten Sand liegen. Dort gibt's zwei Monde und ich Sterne, für uns näher aus der Ferne, das muss doch keiner mitkriegen. Lass uns heute noch so im Mars fliegen, einfach in dem roten Sand liegen. Mein Raum schon steht für Aufbereitung, wir verschwenden keine Zeit, das muss doch keiner mitkriegen. Lass uns heute noch so im Mars fliegen. Auf dem Mars gibt's keine Regen, ein Leben lang wird's dort nicht regnen. Von da oben kann man sehen, schnell die Sorgen doch vergehen. Wir könnten dort viel höher springen, wir könnten dort viel lauter singen, als unten hier auf Erden. Mein Raum schon steht für uns bereit und wir verschwenden keine Zeit. Lass uns heute noch zum Mars fliegen, einfach in den roten Sand fliegen. Dort gibt's neue Monde und Sterne, für uns näher auf der Ferne, das muss doch keiner mitkriegen.